Ein steiniger Weg, der noch vor uns liegt. Egal welche Tritte, wir bleiben unbesiegt. Bist du auch das, was du denkst, oder bist du nur der, den man kennt? Bist du wirklich auch da, oder scheint es so? Lebst du noch, oder scheint der Tod? Ich weiß nicht wohin, wohin mit mir. Hier sind meine Gedanken auf Blatt Papier. Sei nicht besser als ich, bin nicht besser als ihr. Doch am Ende ist jeder frustriert. Du suchst eine klare Welt, du findest sie nicht. Haus, Auto, Job, du bindest dich. Wir lernen unzählige Leute kennen, damit wir sie bei Facebook Freunde nennen. Aber am Ende steht jeder allein. Es wird Zeit, dass du dich vereinst. Die Welt schreit dich an, schreit zurück. Lauf und du findest dein Glück. Augen zu, lass die Welt verschwinden. Steig wie ein Adler in die Lüfte. Die Welt schreit dich an, schreit zurück. Lauf und du findest dein Glück. Augen zu, lass die Welt verschwinden. Steig wie ein Adler in die Lüfte. So schließe die Augen und spitze die Ohren. Folge mir, bitte gehe nicht verloren. Die Welt geht unter, wir schaffen eine neue. Grinsen im Gesicht, wie wir uns freuen. Mit Gedanken spielen, die es noch nicht gab. Ab heute ziehen wir los, die Schuld steht im Grab. Denn anstatt jeden schuldig zu sprechen, sollten wir eine Entschuldigung treffen. An alles und jeden, so vieles enttäuscht. Jetzt ist Zeit aufzuräumen. Du bist groß, aber fühlst dich wie ein Kind. Denk nicht dran, folg deinem Instinkt. Vielleicht sind wir nicht das, was wir denken. Tun wir nur kostbare Zeit verschenken. Wer weiß das schon, ich weiß es nicht. Hast du was zu sagen, dann zeige dich. Was wirst du tun? Ausruhen? Aufzuatmen? Raus und starten? Die Welt fließt dahin? Das wissen wir schon. Gedanken verpackt in Kistenkartons. Nun blühen wir auf. Verwisch das getrübte Aug. Seh dich um. Hier bist du nun. Das Feuer brennt. Der Weg ist frei. Lass uns rennen. Fern vom Tränenreich. Die Welt schreit dich an, schreit zurück. Lauf und du findest dein Glück. Augen zu, lass die Welt verschwinden. Steig wie ein Adler in die Lüfte. Die Welt schreit dich an, schreit zurück. Lauf und du findest dein Glück. Augen zu, lass die Welt verschwinden. Steig wie ein Adler in die Lüfte. Die Welt schreit dich an, schreit zurück. Lauf und du findest dein Glück. Augen zu, lass die Welt verschwinden. Steig wie ein Adler in die Lüfte. Die Welt schreit dich an, schreit zurück. Lauf und du findest dein Glück. Augen zu, lass die Welt verschwinden. Steig wie ein Adler in die Lüfte.